Bad ins Freibad gehen, abends sich mit Chips verfressen und dabei die Zeit vergessen. Ferienzeit. Alle sind bereit. Ferienzeit. Und alle sind bereit. Falls ihr in den Urlaub fliegt, solltet ihr euch gut überlegen. In Spanien gibt's kein Wasser mehr und das ist echt daneben. In Mexiko, da gibt es auch noch die Pest. Also passt gut auf, sonst gibt sie euch den Rest. Ferienzeit. Alle sind bereit. Ferienzeit. Und alle sind bereit. Alle sind bereit. Ferienzeit. Und alle sind bereit. Bald sind die Ferien schon vorbei. Genau gezählt in Tage sind's noch drei. Lehrer drucken schon mal ihre Strafraumzettel. In Fachkreisen nennen wir das Heavy Metal. Ferienzeit ist bald schon vorbei. Ferienzeit, doch alles sind bereit. Ferienzeit. Alle sind bereit. Ferienzeit. Doch alle sind bereit. Das war's.